SWR 2 Hörspiel. Seit 10 Jahren schreibt Andreas Jungwirth Hörspiele und Theaterstücke. Heute hören Sie eines seiner jüngsten Werke, Alles Helden. In diesem Hörspiel beleuchtet Jungwirth eine Familie mit 2 erwachsenen Kindern, die auseinanderzubrechen droht, weil die Probleme ihres jeweiligen Lebens unlösbar erscheinen. Andreas Jungwirth wurde 1967 in Linz geboren. Er absolvierte eine Schauspielausbildung und arbeitete an verschiedenen Theatern in Deutschland, bevor er nach Berlin zog und sich ganz auf das Schreiben konzentrierte. Die Musik für das Hörspiel komponierte Christian Mews. Unter der Regie von Harald Krever spielen Markus Meyer, Paul Wolf Plotek, Gerti Drassel und andere. Alles Helden von Andreas Jungwirth. Wer war das vorhin? Benno hat angerufen. Und was wollte er? Er klang irgendwie komisch. Hat er nichts gesagt? Er wollte Lydia sprechen. Aber er klang komisch. Irgendwie ja. André, wenn ich erfahre, dass Lydia dir erzählt hat, dass sie was anderes laufen hat und sie hat dir verboten, mit mir darüber zu sprechen und du sagst mir nichts... Hast du sie gefragt? Direkt meinst du? Vielleicht sagt sie es dir, wenn du sie fragst. Du meinst, sie wartet nur darauf, ein Geständnis abzulegen? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Nicht bei Lydia. Lydia ist komisch in letzter Zeit. Jeder ist mal komisch. Sie hat gesagt, dass du mir nichts sagen sollst, weil sie denkt, ich könnte die Wahrheit nicht verkraften. Und du denkst das auch. Genauso ist es, oder? Nein. Aber deshalb muss ich mich ja nicht damit abfinden. Das sagt ja niemand. Das kannst du nur sagen, jetzt wenn hör, du weißt, dass da was jetzt ist. Jetzt hör doch mal zu. Vielleicht hat sie eine Phase... Eine Phase, in der sie mit anderen ficken muss? Nein. So meine ich das nicht. Sie braucht vielleicht Abstand. Hat sie dir das gesagt? Nein, aber jedem geht das mal so. Versetz dich doch mal in ihre Lage. Und dann? Ich weiß auch nicht, Benno. André, du bist mein bester Freund. Was soll ich jetzt machen? Mach dich doch einfach nicht verrückt. Müsstest du nicht schon längst weg sein? Muss ich nicht. Du musst um 10 dort sein. Wie willst du das jetzt noch schaffen bei dem Verkehr um die Zeit? Und wenn ich zu keinem dieser Vorstellungsgespräche mehr gehe? Ach, das ist doch lächerlich. Aber wenn ich einfach nicht mehr will? Was meinst du, Dieter? Jetzt lass sie doch. Aber das ist doch idiotisch. Um Arbeit zu finden, muss man eben ein wenig Geduld haben. Du bist noch so jung. Wenn du jetzt schon aufgibst, kannst du dir gleich ein Grab schaufeln. Ich will einfach meine Ruhe haben. Ja, und dann? Ohne Arbeit? Weiß noch nicht. Mal schauen. Ich verstehe überhaupt nicht, was in dich gefahren ist, oder? Dieter! Aber... Jetzt lass doch mal deinen Vater! Wenn sie nicht mehr suchen will, kannst du sie nicht dazu zwingen. Hey, schau dir deinen Bruder an. André ist gerade 30 geworden, hat schon eine eigene Praxis. Ich bin nicht André. Hat Benno was damit zu tun? Was soll denn Benno damit zu tun haben? Der hat gestern angerufen. Was wollte er? Ich weiß nicht, aber komisch irgendwie. Lydia... Du stehst am Anfang von allem. Das ist nicht immer einfach, aber es kann nicht immer alles einfach sein. Aber man soll es sich auch nicht unnötig kompliziert machen. Ich habe es kapiert. Komm her, Lydia. Lass, du hast ja recht. Ich verschwinde ja schon. Sie haben schon die 5. Bahn fahren lassen. Ich habe es nicht eilig. Ich auch nicht. Es ist warm. Für die Jahreszeit ungewöhnlich warm ist es. Man weiß gar nicht, was man anziehen soll. Mein Vater ist daran gestorben. Hitze, hat der Arzt gesagt. Das tut mir leid. Kreislauf. Tut mir leid. Das muss Ihnen nicht leid tun. Mir tut es auch nicht leid. Mochten Sie Ihren Vater nicht? Ich weiß nicht. Weiß man sowas nicht? Nicht zwingend. Da haben Sie recht. Der Arzt hat gesagt, dass sich alle so einen Tod wünschen. Im Schlaf, ohne es zu bemerken, man schläft ein und wacht nicht mehr auf. Ich glaube nicht, dass man sterben kann, ohne es zu bemerken. Aber wenn man schläft? Ich glaube, man wacht vorher auf und merkt, dass man stirbt. Ich glaube, man ist froh, wenn man stirbt, dass man stirbt. Auch wenn man Angst hat davor. Auch dann. Auch wenn man noch jung ist. Auch wenn man voll Lebensfreude ist. Dann müsste man sich auf das Sterben freuen. Das ist ja das Komische, dass man sich trotzdem nicht freut. Sie sagen das, um mich zu trösten. Sie müssen mich nicht trösten. Ich weiß schon. Das Begräbnis beginnt in einer halben Stunde. Alle werden es mir anmerken, dass es mir nicht leid tut. Aber können Sie nicht so tun, als ob? So? So bringen Sie die Leute zum Lachen. Fahren Sie auch? Ich bleib noch. Kannst du nochmals fühlen? Da ist doch was Festes, André. Fühl doch mal richtig. Da ist kein Knoten. Für mich fühlt es sich komisch an. Das Wartezimmer ist voll. Zieh dich bitte wieder an. Ist es dir unangenehm, die Brust deiner Mutter zu betasten? Nein, aber du hast nichts. Und sonst? Und sonst? Ich mache mir Sorgen wegen Lydia. Sie lässt sich so gehen. Sie ist jung, sie könnte die Welt erobern. Aber es fehlt ihr an Schwung. Der fehlt doch jedem Mal. Ist das alles, was dir dazu einfällt? Benno findet auch, sie ist komisch in letzter Zeit. Ich weiß, Benno ist dein Freund. Aber vielleicht ist er einfach nicht der Richtige für Lydia. Er ist so... Ich weiß nicht, du kennst ihn ja besser als ich. Du weißt schon, was ich meine. Denkst du nicht auch? Ich weiß nicht. Sprich doch mal mit ihr. Ich werde es versuchen. Und du hast immer noch nicht mit deinem Vater gesprochen. Hat er wieder diese Schmerzen gehabt? Er glaubt, ich würde es ihm nicht anmerken. Sag ihm, er soll vorbeikommen. Da rede ich gegen eine Wand. Dann kann ich ihm auch nicht helfen. Am Sonntag kommst du und dann redest du mit ihm, ja? Warum weinst du denn jetzt? Ich habe ein ungutes Gefühl. Seit er keine Arbeit mehr hat und es ist so lächerlich, 2 Jahre früher oder später, was wäre so schlimm daran, sich mit irgendwas Sinnvollem zu beschäftigen? Er wird sich schon an die neue Situation gewöhnen. Er könnte doch seine vorzeitige Rente einfach genießen. Es kam eben überraschend für ihn. Irgendwas wird noch passieren. Er zündet das Haus an, schlägt jemanden zusammen. Das denkt man gar nicht, wenn man ihn so sieht, aber er ist kräftig. Ach, jetzt übertreib mal nicht. Du kennst ihn nicht so wie ich. Ich habe mit André gesprochen. Wenn du am Fenster stehst und tust, als würdest du hinausschauen, aber die Augen zusammenpresst. Ich musste mit jemandem sprechen. Mach doch nicht alle verrückt. Er ist Arzt. Alles Halsabschneider. Aber doch nicht alle. Da ist nichts. Natürlich ist was. Da muss ich ja nicht einmal Arzt sein. Ich gehe nicht zu ihm. Und er kommt auch nicht zu mir. Warum hast du solche Angst? Ich habe keine Angst. Tut mir leid. Ich habe keine. Ich kann nicht damit dienen. Willst du einen Sherry? Nein. Ist das gut? Willst du wirklich keinen? Ich nehme noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Manchmal denke ich, Dieter, gibt es da etwas, was du bereust? Du bereust was und sagst es nicht. Du machst dir zu viele Gedanken. Man kann sich nie genug Gedanken machen. André, ich mag kein Sushi. Wieso sagst du das nicht? Ich dachte, du weißt es. Da hätte ich was anderes bestellt. Aber ich habe ohnehin keinen Hunger. Du bist dünn. Siehst du dich nach Arbeit um? Ja, sicher. Wenn ich irgendwie helfen kann. Sag ich es. Ich will mich nicht aufdrängen. Dann tu es nicht. Du bist tatsächlich komisch. Das klingt so, als spreche die ganze Stadt davon. Benno und du. Was ist mit euch? Ist das eine Falle? Ich wollte nur mal mit dir reden. Wenn dir das schon wie eine Falle vorkommt... Wenn er hierher kommt? Nein. Bin ich weg. Was mischst du dich da überhaupt ein? Er ist mein Freund. Ich will ihm irgendwas sagen. Sag ihm, dass ich ihn anrufe. Und dass es keinen Sinn hat, mich anzurufen. Oder nein, sag einfach nichts. Er tut mir gerade nicht gut. Zufrieden? Aber du kannst ihn nicht hängen lassen. Ich lasse ihn ja nicht hängen. Das kann doch sein, dass man einmal nicht weiß, was man will. Einmal? Was willst du damit sagen? Das ist schwer für einen wie Benno. Einen wie Benno? Benno ist nicht dein Freund. Was? Man wird ihn nicht wieder los. Das ist es, nicht wahr? Immer muss man Angst haben, ihn zu verletzen. Man weiß nie, wohin das bei ihm führt, wenn man was Lydia, sagt. Lydia. Was denn? Leg es nicht darauf an. Bei der Notrufzentrale gehen die ersten Anrufe ein. 5 Minuten später, der nächste Zwischenfall. Aus den U-Bahn-Stationen fliehen Verletzte. Sie berichten von einer heftigen Explosion. Ein Fahrgast hielt den Moment mit seiner kleinen Kamera fest. Menschen brachen in Panik aus. Andere blieben offenbar völlig ruhig. Sie ruft dich an, soll ich dir sagen? Hat sie gesagt. Die Sprengkraft war so groß, das Waggon. Hast du das aus Kopenhagen gehört? Was? Da war irgendwas in der U-Bahn. Explosion in der U-Bahn. 24 Tote. Mach das bitte aus. Aber ich... Ich will das nicht sehen. Ich glaube übrigens doch nicht, dass sie was anderes laufen hat. Mach es aus. Okay, okay. Sondern? Bevor sie das Studium beendet hat, war noch alles in Ordnung. Aber jetzt, wo sie Karriere machen wird, ist ihr klar geworden, dass sie einen Typen wie mich nicht mehr braucht. So ist Lydia nicht. Darum geht es nicht. Ob Lydia so ist oder nicht. Die Umstände zwingen sie dazu. Auch wenn sie selbst eigentlich anders ist, kann sie sich gar nicht anders verhalten. Die Frage, ob ich was falsch gemacht habe, stellt sich nicht. Ich kann mich unter diesen Umständen einfach nicht richtig verhalten. Wenn das so wäre, hätte sie das gesagt. Hätte sie nicht. Sie steckt ja mittendrin. Da hat sie ja gar nicht den Überblick. Man müsste es ihr bewusst machen. Aber dazu müsste ich einmal in aller Ruhe mit ihr sprechen. Aber sie meidet mich. Ich verstehe das sogar, weil unter diesen Umständen ist es schwierig für sie, etwas an mir gut zu finden. Das ist doch Unsinn, Benno. Was findest du denn an mir gut? Was hat das denn damit zu tun? Sag, warum sind wir befreundet? Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Und es ist nicht wegen des Unfalls. Was soll denn der Unfall damit zu tun haben? Das mit Lydia macht dich ganz verrückt. Sei doch einfach mal... Einfach mal was? Wir reden von nichts anderem mehr. Und das geht dir auf die Nerven. Irgendwie ja. Wo gehst du jetzt hin? Wenn ich nicht mit dir reden kann, hat es keinen Sinn mehr, hier zu sein. Benno, lass uns reden. Von mir aus über Lydia. Spiel jetzt nicht verrückt. Seit dem Unfall ist irgendwas anders mit mir. Vielleicht bin ich krank. Du bist nicht krank. Aber ich bin ein anderer als früher. Ich kann mich nur schwer konzentrieren. Alle denken, dem Benno kann man nicht die Wahrheit sagen. Der hält das nicht aus. Der bricht darunter zusammen. Aber das ist nicht so. Woher weißt du das? Ich denke es nicht. Und Lydia? Lydia... Jetzt krieg ich dir schon wieder auf die Nerven. Das ist ist alles nicht zu fassen. 31 Tote. Auf diesem Sender sind es nur 29. Da sind wieder welche zum Leben erwacht. Schau dir die Gesichter an, da kommt doch keiner lebend raus, oder Dieter? Kinder, die können nun wirklich nichts dafür. Und wofür können die anderen was? Bei Kindern ist das nochmals... Das ist doch... Da, das ist... Erinnerst du dich an Sven? Welcher Sven denn? Sven vom Campingplatz letzten Sommer. Der war doch aus Kopenhagen. Blut überströmt. Hä? Du weißt doch, der im Wohnwagen neben unserem, ganz sicher ist das Sven. Er hat uns doch seine Adresse gegeben. Aber warum sollte der denn gerade jetzt in dieser U-Bahn-Station sein? Zufall. Ich rufe da morgen an, dann werden wir es ja sehen. Kinder, schrecklich. Und unser Sven, mittendrin. Sven wird staunen, wenn er hört, dass wir ihn hier im Fernsehen gesehen haben. Wissen Sie noch, vor 3 Tagen, Sie waren auf dem Weg zum Begräbnis Ihres Vaters. Natürlich. Stört es Sie, wenn ich mich setze? Nein, nein. Wohin fahren Sie heute? Nirgendwo hin. Ich habe gedacht, vielleicht sind Sie ja da. Bitte achten Sie auf unbeaufsichtigte Gepäckstücke und melden Sie diese über Notrufsäulen an die Leitstelle. Was? Dort auf der Anzeigetafel. Da schreiben Sie wegen der Anschläge in Kopenhagen. 42 Tote. Ist das nicht schrecklich? Hm. Tun Ihnen die Menschen nicht leid? Haben Sie nicht gesagt, dass alle froh sind, dass sie sterben, wenn sie sterben? Ja, das habe ich. Dann gilt es doch auch für diese Menschen. Trotzdem ist es schrecklich, dass sie sterben mussten. Für wen? Warum lachen Sie? Weil ich mich bei Ihnen nicht so recht auskenne. Ich hatte wenig Hoffnung, Sie zu treffen. Ich dachte, Sie arbeiten sicherlich um die Zeit. Ich arbeite nicht. Ich suche Arbeit. Mehr oder weniger. Aber momentan ist mir alles zu viel. Wenn ich zu einem Vorstellungsgespräch gehen soll, habe ich das Gefühl, mir schlafen die Gliedmaßen ein. Eine andere Sache ist mein Freund Benno. Er und mein Bruder André haben zusammen Medizin studiert. Vor fünf Jahren hatten sie zusammen einen Motorradunfall. Beide waren schwer verletzt, aber man hat sie wieder zusammengeflickt. Nur Benno hat danach nichts mehr so richtig auf die Reihe bekommen. Hat das Studium abgebrochen. Mein Bruder fühlt sich schuldig, weil er das Motorrad gelenkt hat. Er lässt Benno bei sich wohnen, hat ihm auch einen Job vermittelt im Krankenhaus. Vor einem Jahr war Benno plötzlich total verliebt in mich. Er war zu feige, es mir zu sagen. Mein Bruder musste es tun. Ich war nicht verliebt. Aber André hat mir zugeredet. Er hat es mir regelrecht eingeredet. Und schließlich habe ich geglaubt... Vielleicht hat es mein Bruder auch Benno eingeredet, dass er in mich verliebt ist. Und alles kam daher, weil mein Bruder es so wollte. Und jetzt möchten Sie diesen Benno wieder loswerden? Wollen Sie ihn haben? Sie sollten Benno die Wahrheit sagen. Wenn ich Benno sage, es ist aus. Ich habe Angst, er würde sich etwas antun. Andererseits, wenn ich noch länger bei ihm bleibe, tue ich mir was an. Nein, natürlich nicht wirklich. Ah, Sie denken darüber nach, ihm zu sagen, es ist aus. Damit er sich etwas antut. Ein einziger Satz und... Was hält Sie zurück, diesen Satz zu sagen? Ich habe natürlich Angst, er tut sich wirklich etwas an. Sie wäre nicht schuld. Natürlich wäre ich. Nein. Ja. Was weiß ich? Sie bringen mich durcheinander. Warum habe ich Ihnen das bloß erzählt? Keine Ahnung. Ich muss gehen. Sie müssen nicht. Sie wollen. Nein. Ja. Es ist schön hier. Besonders nachts. Ich liebe den Fluss. Ich wusste, dass ich dich hier finde. Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Diese Wärme macht einen ganz verrückt. Ich habe sie gesehen. Lydia? In der U-Bahn-Station. Und? Ich glaube jetzt doch, dass sie was laufen hat. Sie war mit einem Typen dort. Und, was hat sie gesagt? Ich saß in der U-Bahn. Als der Zug einfuhr, blieben sie auf der Bank sitzen. Ich dachte, sie würde einsteigen. Ist sie aber nicht. Sie und dieser Typ blieben sitzen. Ach, vielleicht war das nur irgendjemand, der eben auch auf der Bank saß. Aber warum sind beide nicht eingestiegen? Haben sie geredet? Es sah so aus. Und jetzt? Was wirst du tun? Hier habe ich Lydia zum ersten Mal geküsst. Vor fast einem Jahr. Bereust du es? Findest du, ich sollte? Ich finde, du solltest mit ihr reden und dann eine Entscheidung treffen. Wenn sie jetzt plötzlich vor mir stünde. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Vielleicht bin ich schon ganz verrückt. Und es war wirklich nur jemand, mit dem sie zufällig ins Gespräch gekommen ist. Siehst du. Was war da in Kopenhagen? Was? Ach so. Es war ein Selbstmordattentäter. Fast 50 Tote. Warum machen die das? Ich kann mir das schon vorstellen. Wieso kannst du dir das vorstellen? Na, kann man das nicht einfach mal sagen? Natürlich, sicher. Ich mag es bloß nicht. Sven? Ja, Helga hier. Dieter und Helga, weißt du? Vom Campingplatz. Helga und Dieter, ja. Wie geht es dir? Ah, das ist gut. Es ist dir nichts passiert? Wir haben dich im Fernsehen gesehen. Ja, hier im Fernsehen, Blut überströmt. Was? Wie kann nicht sein? Das kann gar nicht sein, aha. Ja, also ich hätte es beschwören können. Du warst gar nicht in der Stadt, ach so. Aber ist das nicht schrecklich, das alles? Ja. Aber da bin ich ja froh, dass es dir gut geht. Ich dachte schon, so ein Zufall, ich hätte schwören können. Aber immerhin haben wir uns gehört. Wenn man das so sieht, dann hat ein solches Unglück auch etwas Gutes. Nein. Ja, und sonst? Bei uns auch. Ja? Nein, nein, ich will dich nicht länger aufhalten. Also, tschüss. Wer war das? Ich habe Sven angerufen. Er sagt, er war nicht in der Stadt. Er kann es nicht gewesen sein. Habe ich es nicht gesagt? Ja, ja. Und sonst? Ich weiß nicht. Der war irgendwie komisch. So, als hätte er nicht gewusst, wer ich bin. Hast du ihn eingeladen? André hat ihn mitgebracht. Warum hast du mich nicht gefragt, ob es mir recht ist, dass du Benno mitbringst? Da könnt ihr mal reden. Was soll der ganze Wirbel? André ist da. Warum hast du nichts gesagt? Dann hätte ich die Fliege machen können. Jetzt sei doch nicht kindisch. André, öffnest du die Flasche? Ich kann das machen. Ach, danke, Benno. Habt ihr die jetzt abonniert? Ja, die haben wir jetzt abonniert. Warum hast denn du so schlechte Laune? Nur deine Mutter ist so verrückt und lässt einen Zeitschriftenvertreter herein. Das ist doch kein Verbrechen. Das ist doch sicher auch nicht einfach, so von Haus zu Haus. Der tut wenigstens was, um sein Geld zu verdienen. Danke. Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Benno, gießen Sie ein. Gerne. Pass doch auf, Benno. Entschuldige. Bleib doch hier. Du siehst doch, was er angestellt hat. Ich brauche was zum Abwischen. Das trocknet doch wieder. Für mich nicht. Trinkst du nicht? Er raucht nicht, er trinkt nicht. Ach, nicht nur ein Schlückchen? Seit dem Unfall. Ach, das ist doch eine Ewigkeit her. Das finde ich wirklich übertrieben. Ich kann auch nicht lange bleiben. Aber du gehst doch nicht schon wieder. Nein, nein. Nicht sofort. Vorher sprichst du aber mit deinem Vater. Was willst du denn? Ich will wissen, wo ich stehe. Wo du stehst? Ja, von dir aus gesehen. Benno, es ist gerade alles so kompliziert. Vielleicht machst du es dir nur kompliziert. So dumm werde ich sein. André meint, du brauchst vielleicht Abstand. Können wir nicht ein anderes Mal darüber sprechen? Du siehst doch, dass das jetzt keine gute Gelegenheit ist. Hast du dich eingelebt? Bin ich umgezogen und habe es nicht mitbekommen? In dein Rentnerdasein. Warum ist niemand an der Wahrheit interessiert? Ich bin arbeitslos. Aber das ist doch nur eine Übergangszeit. Die vermitteln dich doch nicht mehr. Natürlich vermitteln die mich nicht mehr. Ich bin überflüssig wie ein Kropf. Sag doch sowas nicht. Wenn es die Wahrheit ist... Es verdirbt dir bloß die Laune und ändern kannst du es ohnehin nicht. Es ist deine Generation, die uns abgeschrieben hat. Ihr habt das Steuer übernommen. Die Richtung bestimmt ihr. Nicht einmal zum Rudern braucht ihr uns noch. Du darfst nicht Äpfel mit Birnen verwechseln. Was? Du weißt schon, was ich sagen will. Was ist zwischen Benno und dir? Gibt's Schwierigkeiten? Nein, keine Schwierigkeiten. Aber da ist doch was. Hat André dir davon erzählt? Wir wollen doch nur helfen. Danke, kein Bedarf. Benno! Jetzt lass doch! Du redest jetzt mit ihm. Benno, Champagner! Oder willst du ein Sherry-Kind? Trinken Sie einen mit, Benno? Gerne. Dann nehmen Sie sich auch ein Glas. Gießen Sie ein, nicht zu knapp. Den haben wir letztes Jahr zollfrei gekauft, da schmeckt er gleich doppelt gut. Du hast dein Leben lang gearbeitet. Jetzt genieß den Rest deines Lebens. Wenn ich mein Leben bisher nicht genossen habe, dann fange ich jetzt auch nicht mehr damit an. Du kannst Dinge tun, für die du bisher keine Zeit hattest. Das sage ich ihm die ganze Zeit. Wer war der Typ? Welcher Typ denn? Ich habe dich neulich mit jemandem in der U-Bahn-Station gesehen. Und wann soll das gewesen sein? Donnerstag gegen 3. Kann gar nicht sein. Also, warum kann das nicht sein? Lass mich doch einfach in Frieden. Oh, Scheiße, dieses verdammte Glas, jetzt blute ich auch noch. Geh ins Bad und lass kaltes Wasser drüber laufen. Benno, gehen Sie ihr doch nach. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt will. Gehen Sie. Ich gehe jetzt. Aber wohin denn? Ich hocke mich in den Park. Vielleicht treffe ich dort einen vernünftigen Menschen. Nie gehst du raus. Wenn einmal alle zusammen sind. Ein Affenzirkus. Ich sehe nach Lydia. André, red jetzt mit ihm. Warte. Was wird das? Setzen wir uns. Aber ich bin gerade aufgestanden, um in den Park zu gehen. Hast du das nicht gehört? Ich meine mich daran zu erinnern, es klar und deutlich gesagt zu haben. Oder höre ich Stimmen? Und noch dazu meine eigene. Sei nicht kindisch. Ich will mit dir reden. Ich kann dich nicht dazu zwingen. Aber du sollst nicht zu lange damit warten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Was hat er? Keine Ahnung. Irgendwelche Schmerzen. Aber er redet nicht darüber. Hat Lydia was gesagt wegen des Typen? Vielleicht habe ich mich tatsächlich getäuscht. Und sie war es gar nicht. Komm, hauen wir auch ab. Aber jetzt doch noch nicht. Hast du mit ihm geredet? Ich komme die Woche nochmals vorbei. Wiedersehen, Frau Schmidtke. Ja, mach das. Wiedersehen, Benno. Sind Sie weg? Ja. Hast du noch Sherry? Dort steht die Flasche. Es hätte ein schöner Nachmittag werden sollen. Was du immer erwartest. Vielleicht hast du recht. Ich bin müde, ja, als hätte ich einen Berg bestiegen. Kann ich meinen Kopf in deinen Schoß legen? Das hast du mich über 20 Jahre lang nicht gefragt. Heute will ich es. Als du und André noch nicht geboren wart, haben dein Vater und ich manchmal einen Berg bestiegen. Am Gipfel standen wir Hand in Hand, sahen von dort auf alles hinunter. Die Häuser, die Autos, die Menschen im Tal, die waren winzig klein. Unser Spielzeug. Wir waren lebensgroß, wir fühlten uns überlebensgroß. Und? Und wir dachten, wir könnten Berge versetzen. Gott, das ist alles furchtbar kitschig, das kommt vom Sherry. Mama? Ja. Ach, nichts. Sie haben schon die vierte Bahn fahren lassen. Ist das verboten? Nein. Nein. Ich wollte in den Park. Aber es regnet. Es ist ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Mein Vater ist daran gestorben, an der für die Jahreszeit ungewöhnlichen Hitze, hat der Arzt gesagt. Kreislauf. Sicher hätte man ihn retten können. Aber Ärzte haben gar kein Interesse, Leben zu retten. Er war aber schon tot, als der Arzt kam. Trotzdem. Der Arzt hat gesagt, dass sich alle so einen Tod wünschen. Im Schlaf. Man schläft ein und wacht nicht mehr auf. Glauben Sie einem Arzt kein Wort. Wünschen Sie sich nicht auch einen plötzlichen Tod im Schlaf? Ohne zu leiden? In meinem Alter sollte man sich langsam Gedanken machen, wie man es gerne hätte. Haben Sie schon mal daran gedacht, den Zeitpunkt Ihres Todes selbst zu bestimmen? Wenn Sie mir irgendwas verkaufen wollen, nehme ich die nächste Bahn. Reden Sie weiter. Ich meine nicht die besinnungslose Verzweiflungstat des Selbstmörders, dem sein Leben nicht mehr gefällt. Den Zeitpunkt des eigenen Todes bestimmen. ihn wirklich frei wählen. Aber aus welchem Grund sollte ich das tun? Außer wenn mir das Leben nicht mehr gefällt. Diese Selbstmordattentäter von Kopenhagen zum Beispiel. Diese Leute bestimmen den Zeitpunkt ihres Todes selbst, ohne an Lebensüberdruss zu leiden. Das heißt immer, diese Leute tun es aus Überzeugung. Eine Überzeugung? Gut. Wisst ihr nichts, was so überzeugend wäre, dass... Terroristen reißen andere mit sich in einen plötzlichen Tod. Ein Tod, den diese nicht erwarten und nicht bemerken. Und der Arzt meines Vaters sagte, alle wünschen sich so einen Tod. Aber das können Sie doch gar nicht vergleichen. Wenn jetzt in diesem Abfalleimer eine Bombe explodieren würde, genau jetzt. Jetzt? Zu spät. Und nun stellen Sie sich vor, Sie wären tot. Würde es Ihnen was ausmachen? Also gut, es würde mir nichts ausmachen. Wenn dort eine Bombe deponiert wäre und ich hätte den Zeitschalter so eingestellt, dass sie um 17.45 Uhr, also in genau 30 Sekunden explodiert. Haben Sie? Würde es Ihnen etwas ausmachen, dass Sie in 20 Sekunden tot sind? Ja. Aber Sie wissen doch auch, dass es Ihnen in 15 Sekunden völlig gleichgültig wäre. Sie sind ein Fuchs. 5, 4, 3, 2, was machen Sie? Ich habe im Kopf Schmerzen. Es geht schon. Geht schon wieder. Es kommt ganz plötzlich, unerwartet. Ist alles. Könnten Sie noch ein wenig hier sitzen bleiben? Bis alles wieder in Ordnung ist. Bitte. Benno, arbeiten Sie hier? Ja. Was ist mit ihm? Er ist in einer U-Bahn-Station zusammengebrochen. Und wo ist er jetzt? Er liegt zur Beobachtung auf der Intensivstation. André, da bist du ja. Hast du Lydia erreicht? Ist sie noch nicht da? Nein. Lydia, da bist du ja. Und was ist mit ihm? Er ist in der U-Bahn zusammengebrochen. Ist er wach? Er schläft. Der Professor hält es für einen Kreislaufkollaps. Es trifft im Moment viele, wegen der ungewöhnlichen Hitze. Und es hat nichts mit seinen Schmerzen zu tun? Sie werden morgen eine Tomographie machen. Kann man zu ihm? Begleitest du sie, Benno? Kommen Sie. Wenn Vater jetzt sterben würde. Er stirbt nicht. Jetzt lass doch mal, wenn... Was meinst du? Wenn... Ja. Als ich 12 oder 13 war, habe ich immer gesagt, ich freue mich, dass ich lebe. Das Gefühl zu leben war für mich das Hauptereignis. Geschenke, Urlaub am Meer, ein neues Kleid. Nichts war so bedeutend wie die Gewissheit zu leben. Warum geht einem das mit der Zeit verloren? Und am Ende, wenn man stirbt... Ja, was? Ist man froh, dass man stirbt. Das Komische ist, dass ich hoffe, dass es so sein wird. Was du neulich über Benno und mich gesagt hast, du hattest recht. Benno ist nicht mein Freund. Er hängt an mir, wie eine Klette. Und ich verachte ihn. Und ich fühle mich schuldig, weil ich ihn verachte. Schau mich nicht so an. Vergiss es wieder. Da kommt er ja. Schläft er? Er ist wach. Es tut mir leid, dass das passiert ist. Hast du einen Augenblick Zeit? Klar. Es ist aus. Was? Zwischen uns aus. Es ist auch zwischen dir und André aus. Nicht Lydia. André verachtet dich, weil du wie eine Klette an ihm hängst. Aber er hat Angst, es dir zu sagen. Ich hab dir gesagt, weil Lydia... Weil man bei dir ja nie weiß, wie du auf was reagierst. Er hat seine Schuldgefühle satt. Er hat dich satt. Er will, dass du aus seiner Wohnung ausziehst. Das habe ich nicht gesagt. Dann hast du es gedacht. Er will, dass du aus seinem Leben verschwindest. Und ich will es auch. Tschüss. Benno! André, du läufst ihm jetzt nicht nach. Mama, wie geht's ihm? Ich weiß nicht. Hat er nichts gesagt? Er starrte mich nur ganz komisch an. Was meinst du mit komisch? Als wüsste er nicht, wer ich bin. Was machst du denn hier? Ich bin hier zu Hause. Es ist 2 Uhr morgens. Wie kommst du überhaupt hierher um die Zeit? Mit einem Taxi. Aber man wird doch nicht mitten in der Nacht entlassen. Ich bin abgehauen. Aber das ist so... Wie kann man aus einem Krankenhaus einfach abhauen? Ich war ja nicht im Gefängnis. Aber das ist... Ich rufe André an. Wozu willst du ihn mitten in der Nacht wecken? Dann rufe ich im Krankenhaus an. Die müssen dich wieder abholen. Was ist denn hier los? Dein Vater ist offenbar verrückt geworden und aus dem Krankenhaus geflohen. Sollte es euch einfallen, André oder sonst wen anzurufen, verprügle ich euch genauso wie diesen Pfleger. Benno? Du hast Benno? Ich habe ihm eins übergebraten. Bin mit dem Aufzug ins Parterre gefahren, vorbei an dem Pförtner. Bist du auch noch stolz darauf? Du hast Benno zusammengeschlagen? Er wird es überleben. Aber das ist ja... Du bist ja gemeingefährlich. Ich bin müde. Gute Nacht. Er ist kriminell. Er ist nicht kriminell. Was ist denn das dann, wenn man jemanden zusammenschlägt? Wir müssen froh sein, wenn Benno ihn nicht hinter Schloss und Riegel bringt. Jetzt übertreib mal nicht. Vielleicht hat er Panik bekommen. Warum soll er denn Panik bekommen haben? Er war doch in guten Händen. Aber es könnte ja sein. Ja, natürlich könnte es sein. Alles könnte sein. Aber normal ist das nicht. Ich habe im Krankenhaus angerufen. Die Ärzte wollen nochmals ein Auge zudrücken. Und wo ist Benno? Keine Ahnung. Vater hat Mutter und mir gedroht, uns genauso zusammenzuschlagen wie Benno, wenn wir dich anrufen. Aber das ist doch absurd. Mutter hat sich davon beeindrucken lassen und als sie heute Morgen wieder davon anfing, ist er ihr über den Mund gefahren. So habe ich ihn noch nie erlebt. Mutter meint, ob du nicht mit ihm reden könntest. Oh, ich habe keine Lust mehr. Er macht ja doch, was er will. Was ist daran so komisch? Ich weiß nicht. Ich finde das alles irgendwie komisch. Ich finde es eher tragisch. Wahrscheinlich ist es das. Ich finde es trotzdem komisch. Das war ziemlich schrecklich, was ich mit Benno gemacht habe, oder? Ja, das war es. Ich an seiner Stelle hätte die Schnauze voll. Aber Benno ist vielleicht... Was? Anders. Willst du ihn wieder zurückhaben? Ich weiß nicht. Nein. Aber das war einfach nicht fair von mir. Was denkst du, macht Benno jetzt? Vielleicht betrinkt er sich irgendwo. Oder ist bei einer Frau. Was denn für eine Frau? Eine, die ihn tröstet. Was soll denn das jetzt? Kann doch sein. Meinst du das ernst? Warum denn nicht? Was schaust du denn so? Das hast du dir jetzt ausgedacht, um mich eifersüchtig zu machen. Ich habe nur gesagt, dass es möglich ist. Hat er was von einer Frau gesagt? Natürlich hat er von Frauen... Du weißt schon, was ich meine. Lydia? Ja? Es ist doch ohnehin aus zwischen euch. Was hat denn das damit zu tun, wenn er... Ich Idiot, hätte ich mir bloß gestern auf die Zunge gebissen. Er wird sich schon wieder beruhigen. Ich sehe ihn schon eine ganze Weile zu. Die vierte Bahn ist weg. Es ist vorbei. Sie haben es verpasst. Sie springen nicht mehr. Ihr Fehler war, sich zu lange vorzustellen, wie es sein wird, wenn sie gesprungen sind. Und da sie unmöglich Gewissheit erlangen können, sind sie unfähig zu springen. Kommen Sie da weg. Ich. Sie sind eben noch nicht so weit. Das ist keine Tragödie, kein Grund zur Verzweiflung, bitte. Sie wissen zwar, dass Sie danach nicht mehr in der Lage sein werden, und trotzdem wollen Sie sich, nachdem Sie gesprungen sind, sagen können, es war richtig, dass ich es getan habe. Solange Sie sich nicht von diesem Wunsch verabschiedet haben, werden Sie nicht springen. Was hat Sie denn in diese Lage gebracht? Hat Sie jemand verletzt? Was? Diese Wunde da am Kopf. Ich bin gestürzt. Ich will ihm was sagen. Aber nehmen Sie es mir nicht übel. Es tut mir leid, dass Sie nicht gesprungen sind. Ich wollte mich gerade umbringen. Das hätte ich einfach gerne gesehen. Wie Sie gegen die U-Bahn prallen. Wie Sie auf die Gleise rutschen und der Zug über Ihre Gliedmaßen rast. In so einem Fall ändert sich das Tempo, die Notbremsung. Das ist das Offensichtlichste, aber auch Uninteressanteste. Interessant sind die Gedanken, die man von den Gesichtern ablesen kann. Der Selbstmörder, wenn er begreift, es gibt kein Zurück mehr... Bereut er in diesem Augenblick seinen Entschluss? Hat er noch Zeit zu bereuen? Die umstehenden Menschen, wenn sie begreifen, dass sie zu keinem Zeitpunkt etwas hätten tun können, um ihn zu retten. Der Fahrer, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, den Tod dieses Menschen zu verhindern. Alles rast auf das Begreifen zu, dass Unabänderliches passiert ist. Warten Sie mal. Was? Ich kenne Sie ja natürlich. Hier, genau hier habe ich Sie gesehen mit Lydia. Lydia? Ich kenne keine Lydia. Ich habe sie von der U-Bahn aus gesehen. Sie saßen hier und ließen den Zug vorbeifahren. Sie trug einen roten Sommermantel. Ja, ich bin so einer Frau mal begegnet. Gar nicht lange her. Ficken Sie sie? Ficken Sie Lydia? Lydia? Ich dachte nicht, dass sie Lydia heißt. Sie ficken sie und wissen nicht immer, wie sie heißt? Nein, ich wusste es nicht. Aber Sie ficken sie. Ich bitte Sie, Benno. Sie heißen doch Benno. Sie kennen meinen Namen? Was hat sie Ihnen erzählt? Hat sie Ihnen die Sprache verschlagen? Was hat sie Ihnen erzählt? Was hat sie gesagt? Dass sie liebt. Das sagen Sie nicht nur, weil Sie Angst haben, dass ich mich vor die nächste U-Bahn lasse? Sie hat auch gesagt, dass Sie komisch sind in letzter Zeit. Aber auch, dass sie mich liebt. Genau. Okay. Okay. Danke. Bitte sehr. Wer war das eben? Es war nicht für dich. War es André? Es war Benno. Ach, Benno. Hat er etwas wegen meiner Attacke gesagt? Eine Schramme. Gut. Lydia hat ihn verlassen und André hat ihn vor die Tür gesetzt. Wollte er Lydia sprechen? Die spricht doch nicht mit ihm. Was wollte er von dir? Reden. Worüber denn? Keine Ahnung. Kommt er her? Er wollte nicht. Wahrscheinlich hat er seit Sonntagnacht Angst vor dir. Wir treffen uns in der Stadt. Es tut mir leid. Die ganze Aufregung. So schlimm war es auch wieder nicht. Was hast du denn auf einmal? Ich weiß auch nicht. Gute Laune. Ist das verboten? Ich habe mit denen geredet. Sie nehmen dich wieder auf. Ich rufe einen Krankenwagen. Wenn du anrufst, bin ich weg. Also gut. Du musst dich ja aufgeführt haben, als hättest du ich weiß nicht was. Ich war in der Nähe und habe gedacht, ich schau mal rein. Wenn du mir nur Vorwürfe machen willst, gehe ich wieder. Du warst ja noch nie in meiner Praxis. Sieh dich um, wenn du willst. Alles sehr modern. Alles auf dem neuesten Stand. Und? Läuft es? Ich kann mich nicht beklagen. Du hattest denen im Krankenhaus nichts von diesen Schmerzen erzählt. Fang jetzt nicht wieder an. Zumindest reden sollten wir darüber. Ich gehe wieder. Okay. Glaubst du, ich wollte das Leben führen, das ich geführt habe? Schau nicht zurück. Schau voraus. Du musst dich an deine neuen Lebensumstände gewöhnen. Und warum sollte dir das nicht gelingen? Weil ich es nicht will. Weil ich es nicht kann. Vielleicht mit ein bisschen gutem Willen? Vielleicht. Im Krankenhaus haben sie über dich gesprochen. Der Professor. Vielleicht dachten sie, ich kriege nichts mit. Er hat dich sehr gelobt. Er sagte, wenn du willst, hast du eine große Zukunft vor dir. Vielleicht spielte das auch eine Rolle. Eine Rolle bei was? Als ich im Krankenhaus zwischen all den Geräten lag, habe ich nachgedacht. Als ich das Lob hörte, war ich stolz auf dich. Obwohl ich kann natürlich nicht sicher sein, ob das Lob zu Recht... Ich kann es ja nicht beurteilen, ob es zu Recht ausgesprochen wurde, das Lob. Als ich da lag, dachte ich, ich wollte nachdenken. Aber ich konnte mich nicht konzentrieren. Das wundert mich nicht angesichts des Zustandes, in dem du eingeliefert worden bist. Aber das heißt nicht, dass du alles bereuen musst. Das habe ich nicht gesagt. Aber dann verstehe ich nicht, was du sagen willst. Ihr Ärzte glaubt immer, alles verstehen zu können. Das ist es, was ich nicht mag. Verstehst du? Offenbar soll ich es gar nicht verstehen. Jetzt bist du beleidigt. Worüber hast du nachgedacht? Ich konnte es eben nicht. Ich wollte etwas begreifen, von dem ich gleichzeitig nicht wusste, was es war. Wie ein Traum, den man vergessen hat und an den man sich krampfhaft erinnern muss. Tut mir leid, aber das kommt mir alles reichlich konfus vor. Es war kein Traum. Sondern? Ich kann mich nicht so gut ausdrücken. Ich kann das nicht. Du hattest Angst. Siehst du, das meine ich. Dann erklär es mir. Bitte. Dein Wartezimmer ist voll. Ich muss gehen. Du bist jung. Hast alles noch vor dir. Mich will keiner mehr haben. Das ist die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Tu mir den Gefallen. Sag nicht, die Wahrheit ist nicht so einfach. Doch, André, das ist sie. Zumindest für mich. Es tut mir leid, aber da machst du es dir zu einfach. Es tut dir nicht leid. Was machst du denn hier? Lydia? Zufall. Wartest du auf jemanden? Was? Nein. Aber du siehst dich um, als würdest du jemanden erwarten. Nein, ich dachte, dass da jemand war, den ich kenne. Aber ich habe mich wohl geirrt. Und du? Was? Nein. Nichts. Ich musste nur an etwas denken. Was? Dieser Abfalleimer. Was ist damit? Nichts. Du bist nervös. Das ist das erste Mal, dass ich einem Familienmitglied zufällig begegne. Ich habe dich im ersten Moment gar nicht erkannt. Ich habe kurz gedacht, dass ich dich aus einem Film kenne, den ich neulich gesehen habe. Eine Sommerkomödie, alle fahren an den Strand, nichts passiert, aber lustig. Irgendwie auch traurig, dass du ein Schauspieler aus diesem Film bist. Du siehst dir Komödien an? Darf ich das nicht? Was meine Tochter für Filme mag. Komödien. Wie sie da ist, wenn sie mit Freunden ins Kino geht. Ob sie ein heiterer Mensch ist? Offensichtlich. Oder sieht sie sich Komödien an, weil sie ein trauriger Mensch ist? Ob sie das Wort führt? Ob sie gerne flirtet? Wie kommst du denn auf sowas? Ich habe keine Vorstellung. Liebt sie Sex? Hat sie Pläne für die Zukunft? Was für Pläne sind das? Das weißt du alles nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Du hast dich nie dafür interessiert. Hättest du dir gewünscht, dass ich mich dafür interessiere? Nein. Dann wirf es mir nicht vor. Gibst du mir jetzt Antworten? Du willst tatsächlich, dass wir jetzt über diese Dinge reden. Aber ja. Ich dachte, du... Was? Also gut. Weißt du was? Ich stelle dir jemanden vor. Gut. Er kommt hierher. Also wartest du doch auf jemanden? Nein, nicht wirklich. Wir sind nicht verabredet, aber er kommt. Ist es ein Freund? Ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Du wirst es sehen. Er ist ein wenig verrückt. Das macht nichts. Komisch. Was ist komisch? Dass wir hier sind, du und ich. Ich finde das schön. Dass du das sagst, ist fast noch komischer. Normalerweise müsste er schon hier sein. Lass uns warten. Wir haben ja Zeit. Ich war nicht sicher, ob ich es finde. Hier war ich noch nie. Es ist schön hier, oder? Ja, das ist es. Aber auf diese Seite des Flusses komme ich fast nie. Warum wollten Sie mich sprechen, Benno? Sie sind immer freundlich zu mir gewesen. Es geht um Lydia. Glauben Sie, ich habe noch Haben Sie nicht gesagt, sie hat Schluss gemacht? Ja, sie hat mich auch sehr verletzt. Aber ich wäre bereit, ihr zu verzeihen. Ich spüre, dass das noch nicht vorbei ist. Ich spüre das einfach. Sowas spürt man doch. Ich weiß nicht, Benno, ob Sie sich da nicht täuschen. Hat sie irgendwas gesagt? Nein, aber ich kenne sie. Wenn sie sich was in den Kopf setzt... Ich habe die Hoffnung einfach noch nicht aufgegeben. Vielleicht können Sie einfach nur sagen, dass wir uns getroffen haben und dass ich mir Sorgen mache. Ich will ihr zeigen, dass mir immer noch was liegt an ihr. Ja. Oder halten Sie das für keine gute Idee? Ob es eine gute Idee ist, müssen Sie schon selber wissen. Vielleicht ist es aber tatsächlich besser, nicht zu sagen, dass wir uns getroffen haben. Sie soll nicht wissen, dass ich mir Sorgen mache. Vielleicht schreckt sie das noch mehr ab. Das kann schon sein. Hören Sie das? Soll ich ihr jetzt etwas sagen? Sagen Sie ihr nichts. Oder sagen Sie ihr, dass Sie mich getroffen haben, aber nur, wenn sie von selbst auf mich zu sprechen kommt. Oder lieber nicht. Ich weiß es doch nicht, Benno. Was denken Sie? Was ist mit André? André, das ist egal. Aber Lydia, wahrscheinlich haben Sie recht. Ich habe es verbockt. Hören Sie das? Das sind... Vielleicht, wenn ich ein anderer werde. Wenn ich mich komplett ändere. Ja, vielleicht. So wie ich bin, ist wenig Liebenswertes an mir, nicht wahr? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Aber wenn ich mich ändere, von Grund auf, und Lydia einfach als neuer Mensch begegne. Aber sowas ist schwer. Ich weiß, aber wenn ich es wirklich will, glauben Sie nicht, dass ich es dann schaffen kann? Aber jetzt hören Sie doch mal. Feuerwehr, Sie kommen von... Das sind Rettungsfahrzeuge. Ach. Was glauben Sie, wenn ich wirklich an mir arbeite, wenn ich wirklich ganz anders werde, was denken Sie? Das werden immer mehr. Da muss irgendwo etwas Größeres passiert sein. Ich meine, wenn ich mich wirklich bemühe, Lydia müsste das doch anerkennen. Die fahren alle zur U-Bahn-Station. Was haben Sie gesagt? Ob Lydia... Lydia, wollen Sie wissen, was ich denke? Ich gehe Ihnen genauso auf die Nerven wie André. Das habe ich nicht gesagt. Wollen Sie die Wahrheit hören? Nein, lieber nicht. Da muss irgendetwas in der U-Bahn-Station sein. Kommen Sie mit mir. Ich will wissen, was da passiert ist. Alles Helden von Andreas Jungwirth. Herr Schmidtke, Paul Wolf Plotek. Frau Schmidtke, Gundula Rapsch. Lydia, Gerti Drassel. André, Markus Meyer. Benno, Maximilian Brockstedt. Ein Mann, Jörg Rathjen. Komposition Christian Mews, Tongestaltung Elmar Peinelt und Anna Kunzio, Regieassistenz Daniela Gassner und Gerald Annitzhuber, Regie Harald Krever. Produktion Österreichischer Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk 2008.